Im Norden, das Schwäbische Meer, auf kleiner Flamme köchelnd, schwitzend, weiter, unendlich weitreichend und im Dunst, der große Kanton. Der hochdeutsche Dschungel, Grammatikvögel schwaden am Horizont. Näher, naheliegend, auf der anderen Talseite, Hügelland, zigeunerisch, im Galopp Fels werdend, das Appenzellerland. Ungarn inmitten. Kuppen. Die Appenzeller sind keine Talmenschen. Davor, zwischen Toggenburg und Appenzellerland, der Alpstein. Der Sentis. Die Betonburg darauf. Die offizielle Wetterwarte. Antennen. Daneben der Schafberg, Pfalz geschwungen. Der Schafberg ist der schönste Berg im Kanton Toggenburg. Zwischen Sentis und Schafberg. Das Matterhorn, wie es im Bilderbuch steht. Talab und einigermaßen gegen Norden, Hang, Hänge, das fein gestreute Häusernetz, Klumpungen, Klügel da und wo, Wald, Bärte, Wälder, Matten, Weiden, Bäche, Aderlässe. Der Fluss, die Tour, sich windend, das Tal, die Krümmung, Krummenau, das Gehügel, die Straße, Bahn, das Tal, der Fluss, die Tour. Alles fließt in die Tour. Die Tour fließt im Mitteltoggenburg ins Meer.